Elfens, Unterwerfung und Friede. Jemandem eine Unterredung bewilligen. Conloquendi secum, potestatem facere reliqui. Colloquium dare reliqui. Um die Bestimmung von Termin und Ort zu einer Unterredung bitten. Locum et tempus colloquio petere. Sich zu einer Unterredung mit dem Feinde einfinden. Ad colloquium cum hoste congredi. Die Unterhandlungen abbrechen. Infecta pace, legatus dimittere. Schwere Kontributionen auferlegen. In gentis pecunias imperare. Jemandem einen zweimonatigen Waffenstillstand bewilligen. Indutias in duos mensis dare liqui. Oder indutias duorum mensium dare liqui. Einen Waffenstillstand brechen. Indutias rumpre. Indutiarum fidem violare. Eine Sache gütlich beilegen. Rem componere. Cum bona gratia componere aliquid. Sich ergeben. Cededere. In Direktionem venire. Sich freiwillig ergeben. In voluntarium Direktionem venire. Die Waffen niederlegen. Ab armis dictis cedere. Ab armis recedere. Gegensatz, unter den Waffen bleiben. Ab armis non recedere. Arma retinere. Sich unterwerfen. Indicionem venire. Indicionem concedere. Die Übergabe jemandes annehmen. Die Unterwerfung jemandes annehmen. Indicionem accipere aliquem. Alles der Gnade des Siegers anheimstellen. Omnia et clementium victoris conferre. Omnem spem salutis et clementium victoris conferre. Frieden stiften. Pacem conciliare. Frieden schließen. den Krieg beenden. Packem Fackere. Packem Conficere. Bellum Componere. Etwas lässt am Zustandekommen des Friedens erheblich zweifeln. Maniam pacis desperationem affert aliquid. Friedensvorschläge machen. Pacis conditionis ferre. Friedensbedingungen festsetzen. Pacis conditionis scribere. Vergebliche Friedensunterhandlungen führen. Frustra pacis conditionis temptare. Jemanden die Friedensbedingungen vorschreiben. Den Frieden diktieren. Dare aliqui legis pacis. Dicere aliqui legis pacis. Der Friede kommt unter der Bedingung zustande, dass Pax convenit in eam conditionem ut. Pax convenit in ea conditione ut. Einen Friedensschluss bestätigen. Pacem ratam esse jubere. Pacem ratam esse vetare. Einen Friedensschluss nicht bestätigen. Frieden mit jemandem halten. Pacem servare cum alco. Einen Frieden mit der größten Gewissenhaftigkeit halten. Pacem cum summa fide collere. Glücklichen Frieden genießen. Bona pace florere. Im tiefsten Frieden. Summa in pace. Den Frieden brechen. Fidem pacis rompere. Die Kriegskosten bezahlen. Impensam in bellum factam praestare. Ein Land abtreten. Cedere terra aliqua. Einen Triumph feiern, triumphieren über. Triumphum agere de. Kunstwerke im Triumph aufführen. Ornamenta per triumphum vehere. Finis.